Abschnitt 9 aus Armadale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünftes Kapitel, Teil 1. Es war nahe an 6 Uhr, als Alan und seine Freunde das Boot verließen, und schon senkte sich der Abend geheimnisvoll und still über die Wasserwüste der Breiten. Das Ufer dieser wilden Gegend glich keinem anderen Ufer. So fest dasselbe aussah, war doch der Boden des Gartens vor dem Rohrschneiderhäuschen, wankender Boden, der sich unter dem Drucke des Fußes hob und senkte und kleine Sümpfe durchsickern ließ. Die Bootsleute, welche die Gäste führten, mahnten sie, sich streng an den Weg zu halten, und deuteten durch offene Stellen im Schilfrohr und in den Weidenbüschen auf Rasenflecke, auf welche Fremde zuversichtlich getreten sein würden und wo doch die Erdrinde über der bodenlosen Tiefe von Schlamm und Wasser nicht stark genug war, nur ein Kind zu tragen. Die einsame, mit Teer überzogene Holzhütte stand auf einem Pfahlroste. Am einen Ende des Daches erhob sich ein kleiner hölzerner Turm, der in der Entenjagdzeit als Lug ins Land diente. Von dieser Höhe aus schweifte das Auge weit über die Wasser- und Sumpfwüste dahin. Hätte der Schilfschneider sein Boot verloren, so wäre er von allem Verkehr mit Dorf oder Stadt so vollständig abgeschnitten gewesen, als wenn er statt in einer Hütte auf einem Leuchtschiff gewohnt hätte. Weder er noch seine Familie beklagte sich über diese Einsamkeit oder sah darum im geringsten wilder oder übler aus. Seine Frau empfing die Fremden gastlich in einem gemütlichen kleinen Zimmer mit einer Balkendecke und mit Fenstern, die den Kajütenfenstern eines Schiffes glichen. Der Vater seiner Frau erzählte Geschichten aus jenen famosen Tagen, wo die Schmuggler in der Nacht vom Meere heraufkamen, mit gedämpften Rudern durch das Netz von Flüssen ruderten, bis sie die einsamen Breiten erreichten und, weit außer dem Bereiche der Küstenwächter, ihre Rumfässer ins Wasser senkten. Seine wilden kleinen Kinder spielten Verstecken mit den Gästen, und erstaunt und entzückt über den neuen Anblick von allem, was sie sahen, gingen diese im Hause und auf dem Stückchen festen Landes umher, auf dem das Häuschen stand. Der Einzige, der auf das Vorrücken des Abends achtete, der Einzige, welcher der fliehenden Zeit und der wartenden Pentecost im Boote gedachte, war der junge Pettgift. Dieser erfahrene Lotse auf den Breiten sah heimlich nach seiner Uhr und zog Alan bei der ersten Gelegenheit auf die Seite. »Ich möchte Sie nicht treiben, Mr. Armadale«, sagte Pettgift Junior, »aber es fängt an, spät zu werden, und außerdem kommt eine Dame in Frage.« »Eine Dame?« wiederholte Alan. »Ja, Sir«, erwiderte der junge Pettgift, »eine Dame aus London nebst einem, erlauben Sie mir, Sie daran zu erinnern, Ponywagen und weißem Geschirr.« »Gerechter Himmel, die Gouvernante«, rief Alan, »wie, wir haben sie ganz vergessen.« »Ängstigen Sie sich nicht, Sir, wir haben noch vollauf Zeit, wenn wir nur sogleich wieder ins Boot steigen.« »Die Sache steht so, Mr. Armadale. Wie Sie sich erinnern werden, kamen wir überein, unseren Zigeunertee an der nächsten Breite Hurley Mere einzunehmen.« »Ganz recht«, sagte Alan. »Hurley Mere ist die Stelle, wo mein Freund Midwinter uns zu treffen versprochen hat.« »Hurley Mere ist die Stelle, an der die Erzieherin sich einfinden wird, Sir, wenn der Kutscher meine Instruktionen befolgt«, fuhr der junge Pettgift fort. »Wir haben fast eine Stunde zu rudern, um zwischen den engen Gewässern nach Hurley Mere zu kommen, und nach meiner Berechnung wollen wir die Gouvernante und ihren Freund treffen, in 5 Minuten wieder an Bord sein.« »Auf keinen Fall dürfen wir meinen Freund verfehlen«, sagte Alan, »und die Gouvernante natürlich ebenso wenig. Ich will's dem Major sagen.« Major Milroy war eben im Begriff, den hölzernen Wachturm zu ersteigen, um von dort die Aussicht zu genießen. Der stets behülfliche Pettgift erbot sich, ihn zu begleiten und ihm doppelt so schnell alle notwendige Auskunft über die ganze Gegend zu geben, wie der Schilfschneider dies über die nächste unmittelbare Umgebung hätte tun können. Alan blieb stiller und gedankenvoller als gewöhnlich vor der Hütte stehen. Sein letztes Gespräch mit dem jungen Pettgift hatte ihn zum ersten Male, seit sie ihre Lustfahrt angetreten, an den Freund erinnert. Es überraschte ihn, dass Midwinter, der sonst so beständig seine Gedanken erfüllte, jetzt so lange diesen ferngeblieben war. Wie eine Selbstanklage fiel es ihm auf die Seele, wie er nun des treuen Freundes zu Hause gedachte, der in seinem Interesse und für ihn über den Rechnungsbüchern schwitzte. »Der liebe alte Junge«, dachte Alan, »wie werde ich mich freuen, ihn an Hurley mehr zu treffen. Das Vergnügen des Tages wird nicht vollständig sein, bevor er sich nicht unter uns befindet.« »Habe ich recht oder unrecht, Mr. Armadale, wenn ich glaube, dass Sie an jemanden denken?« fragte eine sanfte Stimme hinter ihm. Alan wandte sich um und sah die Tochter des Majors neben ihm stehen. Miss Milroy, die eine gewisse zärtliche Unterhaltung hinter dem Wagen nicht vergessen, hatte gesehen, wie ihr Verehrer nachdenklich allein stand und beschlossen, ihm, während ihr Vater und der junge Pettgift auf dem Wachturme waren, noch eine Gelegenheit zu geben. »Sie wissen alles«, sagte Alan lächelnd. »Ich dachte in der Tat an jemanden.« Miss Milroy warf ihm einen verstohlenen Blick zu, einen Blick sanfter Ermutigung. Nach dem, was sich an diesem Morgen zwischen ihnen zugetragen konnte, nur ein einziges menschliches Wesen Mr. Armadales Gedanken beschäftigen. Es war nur ein Akt der Barmherzigkeit, wenn sie ihn alsbald wieder auf das vor wenigen Stunden gestörte Gespräch über das Thema von den Namen brachte. »Auch ich habe an jemanden gedacht«, sagte sie, das kommende Geständnis halb herausfordernd und halb zurückweisend. »Wenn ich Ihnen den Anfangsbuchstaben des Namens meines jemand sage, wollen Sie mir dann den Anfangsbuchstaben des Ihrigen mitteilen?« »Ich will Ihnen alles sagen, was Sie wollen«, erwiderte Ellen in höchster Begeisterung. Noch immer sträubte sie sich kokett wieder den Gegenstand, den sie gerade zur Sprache zu bringen wünschte. »Sagen Sie mir Ihren Buchstaben zuerst«, sprach sie leise, den Kopf von ihm abwendend. Alan lachte. »Mein Anfangsbuchstabe ist M«, sagte er. Sie zuckte ein wenig zusammen. Seltsam, dass er bei ihrem Familiennamen an sie dachte, anstatt bei ihrem Taufnamen. Doch das machte wenig aus, solange er nur wirklich an sie dachte. »Wie heißt Ihr Buchstabe?« Sie errötete und lächelte. »Ah, wenn Sie es durchaus wissen wollen«, antwortete sie mit widerstrebendem Flüstern. Sie warf ihm abermals einen verstohlenen Blick zu und verlängerte schwelgerisch ihren Hochgenuss an dem kommenden Geständnisse. »Wie viele Silben hat der Name?«, fragte sie, während sie mit ihrem Sonnenschirme verlegen im Sande zeichnete. Kein Mann, der nur die mindeste Kenntnis vom weiblichen Geschlechte besessen, würde an Ellens Stelle die Unvorsichtigkeit begangen haben, ihr die Wahrheit zu sagen. Ellen, der ganz und gar nichts von der Frauennatur verstand und unter allen nur erdenklichen Verhältnissen nach rechts und links die Wahrheit sagte, antwortete, als hätte er vor den Gerichtsschranken gestanden. »Es ist ein Name von drei Silben«, sagte er. Miss Milroys niedergeschlagene Augen blitzten ihn an. »Drei«, wiederholte sie in äußerstem Erstaunen. Ellen war von einer zu tief gewurzelten Offenheit, um sich selbst jetzt noch warnen zu lassen. »Ich zeichne mich allerdings im Buchstabieren nicht besonders aus«, sagte er mit seinem leichtherzigen Lächeln, »aber ich glaube nicht, dass ich einen Fehler begehe, wenn ich Midwinter als einen Namen von drei Silben bezeichne. Ich dachte an meinen Freund, aber lassen wir meine Gedanken. Sagen Sie mir, wer A ist. Sagen Sie mir, an wen Sie dachten.« »An den ersten Buchstaben des Alphabets, Mr. Armadale, und ich bitte auf das Bestimmteste, Ihnen nichts weiter sagen zu dürfen.« Mit dieser vernichtenden Antwort öffnete die Tochter des Majors ihren Sonnenschirm und ging allein nach dem Boote zurück. Ellen stand wie versteinert da. Wenn Miss Milroy ihm eine Ohrfeige gegeben hätte, und es ist nicht zu leugnen, dass sie im Stillen große Lust hatte, ihre Hand einem solchen Zwecke zu widmen, so hätte er kaum verdutzter sein können. »Was in aller Welt habe ich getan?«, fragte er sich ratlos, während der Major und der junge Pettgift sich zu ihm gesellten und die drei zusammen nach dem Wasser hinabgingen. Was wird sie nun zunächst zu mir sagen? Sie sagte ganz und gar nichts. Sie sah Ellen nicht einmal an, als er sich im Boote niederließ. Da saß sie mit ungewöhnlich glänzenden Augen und leuchtenden Wangen und legte die größte Teilnahme für das Befinden des Geistlichen, für Mrs. Pentecosts Laune, für Mr. Pedgift, für den sie mit Ostentation an ihrer Seite Platz machte, für die Gegend und die Hütte des Schilfschneiders, für alles und jedes an den Tag, außer für Ellen, den sie noch vor 5 Minuten mit dem größten Vergnügen von der Welt geheiratet haben würde. »Ich werd's ihm nie verzeihen«, dachte die Tochter des Majors, »an jenes ungezogene Scheusal zu denken, während ich an ihn dachte, und mich dies fast bekennen zu lassen, ehe ich ihn verstanden hatte. Dem Himmel sei Dank, dass Mr. Pedgift im Boote ist.« In dieser Gemütsverfassung machte Miss Neely sich unverzüglich ans Werk, den jungen Pedgift zu bezaubern und Ellen zu vernichten. »Oh, Mr. Pedgift, wie außerordentlich gescheit und freundlich von Ihnen, uns jene reizende kleine Hütte zu zeigen!« »Einsam, Mr. Armadale? Ich finde Sie durchaus nicht einsam. Ich möchte hier lieber wohnen als irgendwo sonst in der Welt.« »Was wäre unser Picknick wohl ohne Sie gewesen, Mr. Pedgift? Sie können sich gar nicht denken, wie vortrefflich ich mich amüsiert habe, seit wir ins Boot stiegen.« »Kühl, Mr. Armadale? Was denken Sie nur, wenn Sie sagen, es sei kühl? Es ist der wärmste Abend, den wir noch im ganzen Sommer gehabt haben.« »Und die Musik, Mr. Pedgift, wie freundlich von Ihnen, Ihre Harmonika mitzubringen. Ob ich Sie wohl auf dem Klavier begleiten könnte? Ich möchte es einmal versuchen.« »Oh ja, Mr. Armadale, ich glaube wohl, dass Sie auch dachten, etwas musikalisch zu sein, und ich zweifle nicht, dass Sie sehr gut singen, wenn Sie den Text wissen, aber um Ihnen die Wahrheit zu gestehen, ich habe Moores Lieder niemals leiden können und werde sie nimmer leiden mögen.« So unbarmherzig geschickt handhabte Miss Milroy jene schärfste aller weiblichen Waffen, die Zunge, und so würde sie noch länger fortgefahren haben, wenn Ellen nur die erforderliche Eifersucht verraten oder der junge Pedgift ihr die notwendige Ermutigung gegeben hätte. Aber ihr böses Geschick hatte es gefügt, dass sie sich 2 Männer zu Opfern erkoren, die unter den bestehenden Verhältnissen völlig unangreifbar waren. Ellen erfreute sich einer zu harmlosen Unkenntnis von allen weiblichen Spitzfindigkeiten und Empfindlichkeiten, um etwas anderes zu verstehen, als dass die reizende Neely auf ganz unbegreifliche Weise und ohne die geringste Ursache auf ihn böse war. Der schlaue Pedgift unterwarf sich, wie es einem scharfsichtigen jungen Manne unserer heutigen Generation zukommt, weiblichem Einflusse nur, während er sein eigenes Interesse fortwährend fest im Auge behielt. Gar mancher junge Mann in früheren Zeiten, der doch kein Narr war, hat alles der Liebe geopfert. Nicht ein einziger unter 10.000 unseres heutigen Geschlechts, die Narren ausgenommen, opfert ihr je einen Heller. Evas Töchter erben noch immer die Vorzüge ihrer Mutter und begehen ihrer Mutter Fehler. Aber die Söhne Adams unserer Zeit sind Männer, die den berühmten Apfel mit einer Verbeugung und einem »Danke sehr, ich könnte dadurch in Ungelegenheiten geraten« zurückgegeben haben würden. Als Ellen überrascht und getäuscht sich von Miss Milroy entfernte und nach dem Vorderteile des Bootes begab, stand der junge Pedgift auch auf und folgte ihm. »Du bist ein sehr hübsches Mädchen«, dachte der pfiffige und verständige junge Mann, »aber ein Klient bleibt ein Klient, und es tut mir leid, Ihnen zu sagen, Miss, dass es nicht angeht.« Unverzüglich machte er sich an die Aufgabe, Ellen aufzuheitern, indem er dessen Aufmerksamkeit auf einen neuen Gegenstand lenkte. Im Herbste sollte auf einer der Breiten eine Regatta stattfinden und das Gutachten seines Klienten als eines ausgezeichneten Schiffers musste dem Komitee von Nutzen sein. »Es wäre etwas Neues für Sie, eine Segelpartie auf süßem Wasser, Sir, sollte ich denken«, sagte er in seiner einschmeichelndsten Weise, und Ellen antwortete mit augenblicklicher Teilnahme, »ganz neu, bitte erzählen Sie mir mehr davon.« Die andere Gesellschaft am entgegengesetzten Ende des Boots schien Mrs. Pentecosts Zweifel, ob die Heiterkeit der Picknick-Party bis zu Ende vorhalten werde, zu bestätigen. Der natürliche Verdruss der armen Neely, den Ellens Ungeschicklichkeit ihr verursacht, war jetzt durch das nagende Bewusstsein der erlittenen Niederlage und Demütigung bis zu entschiedenem stillen Groll gestiegen. Der Major war in sein gewohntes träumerisches, zerstreutes Wesen versunken, sein Geist schwang sich mit den Rädern seines Uhrwerks einförmig um. Der geistliche Herr barg seine Indigestion noch immer in der Kajüte vor den Blicken der Sterblichen und seine Mutter saß mit einer zweiten Dosis in Bereitschaft und hielt Wache an der Tür. Frauen in Mrs. Pentecosts Alter und von ihren Gemütsanlagen finden meistens Vergnügen an ihrer eigenen üblen Laune. Dies also, seufzte die alte Dame mit einer Miene saurer Genugtuung, den Kopf hin und her wiegend, nennt man eine Lustpartie, wie? Ach, wie töricht wir sind, unseren bequemen häuslichen Herd zu verlassen. Inzwischen glitt das Boot sanft zwischen den Windungen des Wasserlabyrinths hin, welches zwischen den beiden Breiten lag. Rechts und links gab es jetzt keine andere Aussicht als endlose Reihen von Schilf. Nah und fern ließ sich kein Laut vernehmen, nirgendwo erschien eine Spur von bebautem oder bewohntem Boden. »Ein klein wenig öde hier herum, Mr. Armadale«, sagte der ewig heitere Pettgift, »aber wir haben es eben überstanden. Sehen Sie sich um, Sir, da sind wir bei Hurley Meer angelangt.« Das Schilfrohr wich rechts und links zurück und das Boot glitt plötzlich in den weiten Kreis eines Teiches. Die zunächst liegende Hälfte dieses Teiches säumte noch immer das ewige Schilf. Um die ferner liegende zeigte sich wieder festes Land, bald als kahle Hügel, bald als grasige Anhöhen über den Wasser aufragend. An einer Stelle war der Boden zu einer Pflanzung benutzt und an einer anderen standen die Wirtschaftsgebäude eines alten roten Ziegelhauses, neben dem sich, der Gartenmauer entlanglaufend, ein schmaler Nebenweg hinzog, der am Teiche endete. Die Sonne sank am klaren Himmel und das Wasser begann schon da, wo es von der Sonne nicht vergoldet ward, die kalte, schwarze Farbe der Nacht anzunehmen. Die Einsamkeit, die auf der anderen Breite wohltuend gewesen war, und die Stille, die dort etwas Magisches gehabt hatte, solange der Tag noch auf seiner Höhe stand, waren hier eine Einsamkeit, welche traurig machte, und eine Stille, die in der Ruhe und Melancholie des sinkenden Tages kalt ans Herz schlug. Das Boot wurde über den See nach einer Bucht des grünen Ufers gelenkt. Ein paar jener flachen kleinen Nachen, die den Breiten eigentümlich sind, lag in der Bucht und die Schilfschneider, denen die Fahrzeuge gehörten, kamen von dem Anblick von Fremden überrascht hinter einer Ecke der Gartenmauer hervor und glotzten dieselben schweigend an. Kein anderes Lebenszeichen ringsum. Die Schilfschneider hatten keinen Ponywagen gesehen. Kein Fremder, weder Mann noch Weib, hatte sich heute noch an dem Ufer des Hurley Meer gezeigt. Der junge Pettgift warf abermals einen Blick auf seine Uhr und wandte sich zu Miss Milroy. »Mögen Sie nun die Gouvernante vorfinden oder nicht, wenn Sie nach Thorpe Ambrose zurückkehren«, sagte er, »hier aber können Sie dieselbe nicht mehr erwarten.« »Sie wissen am besten, Mr. Armadale«, wandte er sich an diesen, »ob darauf zu rechnen ist, dass Ihr Freund seiner Übereinkunft mit Ihnen getreu bleibt.« »Gewiss ist darauf zu rechnen«, erwiderte Ellen, indem er mit unverhohlenem Bedauern über Midwinters Abwesenheit sich rings umsah. Ende von Abschnitt 9. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 20. Oktober 2023.